gewonnen wurde, ruft nach einer Fortsetzung. NDR 1 Radio Sachsen-Anhalt präsentiert Neue Oldies braucht das Land, Teil 3 und 4. Deutsche Hits und Raritäten der 60er, 70er und 80er auf zwei brandneuen Doppel-CDs. Neue Oldies braucht das Land. Stars aus 16 Ländern singen Deutsch. Mit Mireille Mathieu, Frank Schöbel, Gitte Hennig, den Hudi, Nana Muscuri, den roten Gitarren, Roger Whittaker, Karat. Und 4 von NDR 1 Radio. NDR Info. Nachrichten. In Halle ist am Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Evakuierung der Innenstadt wurde aufgehoben. Rund 20.000 Menschen können in ihre Wohnungen, Geschäfte und Büros zurückkehren. Der Blindgänger war heute früh bei Bauarbeiten in der Nähe des Franke-Platzes gefunden worden. Betroffen waren auch das zweitgrößte Krankenhaus der Stadt, die Frankischen Stiftungen, das Rathaus.